بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على صحبة الله من هذا بيتم الله سيجن هايز من هذا سكاد أن محمد صلى الله عليه وسلم هاتش في الكومنت ونزغزكسون بسيرا الحديث يلا يشبلون فويا كومن und eure Herzen öffnen für das, was ihr hören werdet, und euch den Erfolg geben, das umzusetzen, was ihr an prophetischem Vorbild erfahren werdet. Wir möchten heute wie immer mit ein oder zwei Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam beginnen, und danach gehen wir wieder über die Sira. Zuerst einmal, noch einmal erinnere ich euch daran, dass man versucht, den Worten des Redners volle Aufmerksamkeit zu schenken. Und wir versuchen mal dann auch wenn jemand zwischen der Tür reinkommt und Salam alaikum sagt oder so, dass man trotzdem mal nicht hinguckt. Man muss nicht hingucken und sagen alaikum salam. Muss man nicht. Und dann, wie heißt es? Alaikum salam. Man kann antworten, und das ist kein Problem, aber nicht dadurch die Sitzung stören. Barakallahu fikum. Der erste Hadith, den wir uns heute anschauen möchten oder uns näher betrachten möchten, ist ein Hadith von Abu Mas'ud. Abu Mas'ud ist nicht Ibn Mas'ud, das ist ein anderer, also Abu Mas'ud, Uqba ibn Amr, radiallahu anhu. Dieser Sahabi, der hat einen Beinamen, man nennt ihn Al-Ansari. Und logischerweise, wenn jemand Al-Ansari heißt, dann heißt es, er gehört zu den Ansar, das heißt zu denjenigen Sahaba, die die Muhajirun empfangen haben. Das heißt, die aus Mekka und nach Medina ausgewandert sind, sie haben sie dort schon als Muslime empfangen. Das sind die Ansar, die Helfer, die Unterstützer, weil sie den Propheten sallallahu alaihi wa sallam aufgenommen haben und unterstützt haben. Er hat noch einen weiteren Beinamen, radiallahu anhu, heißt nicht nur Al-Ansari, sondern Al-Badri. Und Al-Badri ist eine Bezeichnung dafür, dass entweder die Person kommt aus Badr. Badr ist eine Ortschaft, und zwar genau die Ortschaft, wo eben die berühmte Schlacht von Badr stattgefunden hat. Oder heißt eben Badri, weil er, radiallahu anhu, an der Schlacht von Badr teilgenommen hat. Möge Allah mit ihm zufrieden sein. Und dieser Sahabi radiallahu anhu berichtet uns, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat. Und das ist der 20. Hadith von den 40 Nawawi Hadithen. Er berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat: Was die Menschen von den Worten des ersten Prophetentums noch mitbekommen haben, ist Folgendes: Wenn du dich nicht schämst, dann mach, was du willst. Wiederholen noch einmal, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat Folgendes gesagt: Was die Menschen von den Worten des ersten Prophetentums noch mitbekommen haben, ist Folgendes: Wenn du dich nicht schämst, dann mach, was du willst. Dieser Hadith ist überliefert worden in Sahih al-Bukhari. Und das bedeutet für uns, dass dieser Hadith ist Sahih. Bei allen Gelehrten möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Und wir haben ja gesagt, dass wenn ein Hadith sich befindet, entweder in Al-Bukhari oder Muslim oder sogar bei beiden, dann ist der Hadith bei den Gelehrten als authentisch eingestuft, als sahih. Und sollte der Hadith sich irgendwo anders befinden, dann brauchen wir einen anerkannten Gelehrten der Hadithwissenschaft, der uns sagt, dieser Hadith ist in Ordnung oder dieser Hadith ist nicht in Ordnung. Und da der Hadith bei Bukhari ist, sparen wir uns das. Möge Allah mit Imam Bukhari rahimahullah ta'ala zufrieden sein. Dieser Hadith, liebe Geschwister, wenn wir uns ihn verinnerlichen, geht er um die Schamhaftigkeit. Und die Schamhaftigkeit ist zweifellos ein Teil des Iman. Schamhaftigkeit hat verschiedene Auswirkungen. Schamhaftigkeit zeigt sich dadurch, dass ein Mensch sich schämt, zum Beispiel sich in Dinge was einzumischen, die einem nichts angehen, wenn man seine Nase reinsteckt in Dinge, die einem nichts angehen. Schamhaftigkeit zeigt sich dadurch, dass man seine Aura bedeckt und nicht möchte, dass andere Leute die eigene Aura sehen. Und Schamhaftigkeit, die entscheidende Schamhaftigkeit, von der wir, über die wir uns also vielleicht am ehesten zu unterhalten haben, ist die Schamhaftigkeit Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber. Deswegen, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt worden ist, ob man auch zu Hause so laufen darf, dass die Aura nicht bedeckt ist. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Überlieferung, Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der am meisten Anrecht darauf hat, dass man sich vor ihm schämt. Allah ist derjenige, vor dem man sich am meisten und am ehesten schämen sollte. Die Schamhaftigkeit, liebe Geschwister, ist eine Eigenschaft, die zum Iman gehört. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Iman besteht aus über 60 oder über 70 Teilen. Und die höchste Stufe oder der wichtigste Teil davon ist La ilaha illallah. Und das niedrigste davon ist, dass man störende Gegenstände aus dem Weg räumt. Und er sagte auch sallallahu alaihi wasallam, die Schamhaftigkeit, auf Arabisch Al-Haya, gehört zum Iman. Oder Al-Haya ist ein Teil des Iman. Die Schamhaftigkeit, liebe Geschwister, ist eine Eigenschaft, die Propheten gehabt haben. Deswegen, darauf weist der Hadith direkt hin. Er sagte sallallahu alaihi wasallam, was die Menschen von den Worten des ersten Propheten von uns, noch ganz der erste Prophet, den wir kennen, alaihissalam, war Adam, alaihissalam. Und von damals bis zum heutigen Tag haben die Menschen es nach und nach geerbt und mitbekommen von ihrem Urvater, alaihissalatu wassalam. Und diese Eigenschaft, liebe Geschwister, deswegen gehört zur Fitra und gehört zur Eigenschaft des gläubigen Menschen. Wie ist diese Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu verstehen? Wenn du dich nicht schämst, dann mach, was du willst. Diese Aussage, liebe Geschwister, die Gelehrten sagen, ist nicht gemeint, so wie man das versteht. Das heißt, das ist nicht die offensichtliche Bedeutung davon gemeint. Also, wenn du keine Schamhaftigkeit hast, dann darfst du machen, was du möchtest. Das ist nicht damit gemeint, sondern das ist eine Form der Drohung. Das ist eine Form der Drohung und eine Form der Warnung und eine Form, die an eine Person recht zu weisen, indem man zu ihr sagt, hör mal zu, wenn du das und das nicht machen möchtest, dann ist mir egal, mach, was du willst. Und damit meint man, mach, was du willst, aber, Klammer auf, du musst die Konsequenzen dafür tragen. Man muss die Konsequenzen dafür tragen. Und dafür gibt es mehr als eine Ayah im Koran auch und andere Hadithe, die darauf hinweisen. Die auch, wo der Prophet oder Allah subhanahu wa ta'ala auf diese Art und Weise gesprochen hat. Im Koran sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ. Dann betet doch an, außer ihm, wenn ihr wollt. Dann betet doch an, außer eben wenn ihr wollt. Also wenn ihr Allah nicht anbeten wollt und ihm nicht alleine dienen wollt und auch nicht ihm alleine dienen wollt, dann macht doch, was ihr wollt. Dann betet doch auch ruhig andere Leute an. Aber das heißt nicht, dass es erlaubt ist, sondern es ist ja Schirk. Sondern gemeint ist damit, ihr müsst dann dafür aber auch Konsequenzen tragen. Oder Allah sagte in einer anderen Ayah, in i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir. Das heißt, macht, was ihr wollt. Allah sieht sehr wohl, was ihr tut. Macht, was ihr wollt. Allah sieht sehr wohl, was ihr tut. Und es gibt auch eine andere Überlieferung, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sowas Ähnliches gesagt hat. Aber diese Überlieferung weise ich darauf hin, die ist nicht authentisch. Die ist da'if eingestuft worden von Sheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala. Und deswegen dürfen wir nicht sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das und das gesagt. Sondern wir sagen, der könnte über den Propheten sallallahu alaihi wasallam das überliefert, dass er es gesagt hat. Aber das, was er gesagt hat, dürfen wir nicht sagen. Ja? Und deswegen muss man dabei aufpassen. Nicht jede Aussage, die dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zugeschrieben wird, hat er wirklich gesagt. Es gibt Dinge, die dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zugeschrieben werden, die einfach komplett falsch sind. Das hat er niemals gesagt. So, ja? Oder weil es ihn kann sogar sein, über ihn erlogen. Oder einfach über ihn falsch überliefert. Das hat jemand falsch verstanden. Jemand dachte, der Prophet hätte es gesagt, hat er aber gar nicht. Ja? Das war eine ganz andere Person. Und er sagt, es heißt in einer Überlieferung, dass er gesagt habe, wer Alkohol verkauft, der soll auch Schweine schlachten. Wer Alkohol verkauft, der soll auch Schweine schlachten. Damit ist gemeint, mit Schlachten ist gemeint, wir reden Schlachten und dann zu verkaufen, als Fleisch verkaufen, so es essen können. Ja? Weil, und diese Sache ist also sehr realitätsnah. Also ihr findet Geschäfte heutzutage, Dönerbuden zum Beispiel, ja, die achten nicht auf Halal. Die achten nicht auf Halal. Also die verkaufen sogar Alkohol. Die verkaufen sogar Haram Alkohol. Und die Frage ist, ja, ich meine, wenn du Alkohol verkaufst, dann, und wenn du ihn auch fragen würdest, ist dein, was für Fleisch verkaufst du? Verkaufst du Schweinefleisch? Würde sagen, auf gar keinen Fall, A'udhu Billah, Schweinefleisch ist das dreckig, das würde ich niemals machen. Ja? Aber die Sache ist halt so, also wenn du schon Alkohol verkaufst, dann kannst du auch Schweinefleisch verkaufen. Weil was ist schlimmer? Schweine. Also wir einigen uns mal, Alkohol ist schlimmer. Alkohol ist schlimmer, ja, weil Alkohol ist, wie im Apparat sagt, Ummul Khaba'if. Das ist die, auf Wortdeutsch heißt es, die Mutter aller üblen Dinge. Ja, weil, also, wie heißt es, wer Alkohol getrunken hat, der verliert ja seinen Verstand. Und dann, der kann dann alles andere auch machen. Also, das ist natürlich kein Problem mehr. Er verliert dann seine Scham, verliert dann, schämt sich dann auch, verliert seine Scham komplett, weil, wenn jemand betrunken ist, dann verhält er sich auf eine Art und Weise, ja, das ist also, das ist schamlos, kann man nicht besser ausdrücken als was, ja. Auf jeden Fall, so würde er sich nicht verhalten, wenn er nicht getrunken hätte. Darum geht es ja. Also, Alkohol nimmt die Scham weg. Also deswegen, also wenn du schon Alkohol verkaufst, dann... Das Problem ist was? Das Problem ist eben bei solchen Leuten, sie haben eben vom Islam mitbekommen, Schweinefleisch ist haram. So, aber sie haben nicht gelernt, Schweinefleisch ist haram, weil Allah es haram gemacht hat. Insofern, das ist der Grund, weil Allah es verboten hat. Insofern ist es völlig egal, worum es geht. Es geht nicht um dein Gefühl. Es geht nicht darum, was du empfindest, was schlimm ist, was du gut findest oder nicht schlimm findest. Das ist nicht deine Sache, abzuwägen. Ja? Sondern wenn Allah etwas verboten hat, dann ist das Problem für dich, dass Allah es verboten hat und nicht, was die Sache an sich ist. Kann sein, dass, also es kann sein, dass jemand opfert zwei Tiere. Ja? Der eine erwähnt Allahs Name darüber und der andere erwähnt jemand anderes Namen darüber. Das eine ist halal, das andere ist haram. Vielleicht ist zwischen diesen beiden Tieren gar kein Unterschied. Biologisch, chemisch, physikalisch, beides. Vielleicht schmeckt das Tier sogar anderer besser, als was du geschlachtest. Also keine Ahnung, was du geschlachtest. Also haust da irgendwie drauf und so, und dann irgendwie sind da Splitter noch drin und dann ist das auch noch besser. Manche Leute wissen nicht, wie man schlachtet. Das ist einfach, ja? Und kann sein, das Fleisch, was haram ist, schmeckt viel besser als das, was halal war. Ja? Deswegen ist es keine Gefühlssache. Ja? Und das ist eine Sache von Allah hat es erlaubt. Allah hat verboten, das eine mache ich, das andere mache ich nicht. Falsch. Viel mehr steckt nicht dahinter. Und auch beim Alkohol, weil wenn du anfängst zu sagen, ja, weil Alkohol, das ist verboten, weil das macht den Körper schaltet den Körper und dann macht man im trunkenen Zustand macht man verbotene Sachen und weiß ich was. Wenn du so anfängst, das so zu begründen, dann kann jemand sagen, ja gut, aber ich trinke ja nicht viel. Ich trinke ja nur ein Gläschen, einmal zu Weihnachten und mehr nicht. Also einmal am Abend ein Glas Sekt und das macht mich noch nicht betrunken. Ja? Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dadurch, dass du einen Schluck getrunken hast, hast du Allahs Anordnung missachtet. Und deswegen wird es für dich auch kein Problem sein, das nächste Mal Allahs Anordnung wieder zu missachten. Und wieder und wieder und wieder und du gewöhnst dich dran. Das erste Mal eine Sünde zu begehen, ist schwierig, ist eine Überwindung. Du hast danach das Gefühl der Reue, du bereust, dass du es getan hast, du wünschst, du hättest es niemals getan. Aber wenn du es noch einmal und dreimal und viermal und fünfmal dein Leben ganz nah ausrichtest und du merkst, die Strafe Allahs kommt gar nicht, denkst du, Alhamdulillah, alles im Ordnung. Ja? Das ist die Sache. Deswegen, liebe Geschwister, ist das erste Mal das Problem. Ihr kennt den Hadith von derjenigen Person, die 99 Menschen getötet hat. Diese Person, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns berichtet hat, diese Person, also war irgendeiner von den Völkern früher vor uns, der hat 99 Menschen getötet. Dann ist er, einfach mal wollte er bereuen, der wollte Tauba machen, der wollte, dass Allah ihm seine Sünden vergibt. Und da, also 99 Menschen, das hört sich viel an, ja, aber es gibt heutzutage Leute, die vernichten ganze Völker in Kriegen und weiß nicht, was heutzutage alles geschieht, ja. Nachdem er diese Menschen getötet hat, hat er dann gefragt, wer ist diejenige Person, die sich am besten auskennt im Islam? Damit ich die Frage, ich möchte wissen, wie kann ich Tauba machen? Ja? Und dann hat man ihn verwiesen auf eine Person, die eben kein Gelehrter war, sondern die war eine Person, die ein Gottesmann war, in dem Sinne, der hat viel gebetet und gefastet. Er war ein Rahib, ja, man würde sagen ein Mönch. Nur wenn man sagt, Mensch, das Problem ist, man denkt man ins Christentum. Ja? Aber gemeint ist eine Person, die sich diesem Leben entsagt hat und die hat sich nur Allah gewidmet. Und dann hat er ihn gefragt, sag mal, ich möchte Tauba machen, wie sieht's aus, was soll ich tun? Er sagt er zu ihm, was hast du gemacht? 99 Menschen habe ich getötet. Er sagt, 99? Er hat gesagt, vergiss es. Vergiss es. Für dich gibt es keine Möglichkeit, Tauba zu machen. Dann hat er sein Messer rausgeholt, hat ihn getötet, fertig. Hat die 100 komplett gemacht. Hat sich gedacht, wenn, ja, wenn, also eine dumme Antwort, die habe ich, ich wollte eine bessere Antwort. Der wollte natürlich gefragt, wo haben die ein Pass, klar. Ja. Er hat dann ihn getötet, waren es 100. Aber dieser 100, den er getötet hat, war das ein Problem für ihn? Jeder von uns, der schon Schafe geschlachtet hat, weiß, das erste Mal ein Messer an die Gurgel des Schafes anzusetzen und Bismillah zu sagen und zu schneiden, das beim ersten Mal ist sehr schwer. Und das kostet die Überwindung und viele beim ersten Mal sagen sie, kneifen sie doch dann. Sagen sie, nee, ich möchte doch nicht. Bruder, mach du für mich. Ja? Aber, oder Schwester, mach du für mich, weiß nicht, vielleicht gehe ich Schwester auf. Aber dann, wenn er das gemacht hat, da kann er gleich den zweiten und dritten machen. Das ist kein Problem mehr. Und genau so ist es mit den Menschen. Deswegen, die Massenmörder haben kein Problem, Bomben von oben zu schmeißen, einen zu töten, 1000 zu töten, 10.000 zu töten, 1 Million von einem Volk zu töten, ist für sie ein Kinderspiel. Es ist wirklich ein Kinderspiel. Sie gucken nur auf den Monitor, drücken auf einen Knopf, Ziel getroffen, Mission accomplished, wie sie sagen. Ja? Und das war's. Deswegen ist es Sache von Überwindung. Aber kommen wir zurück, wir sind mitten im Thema Schamhaftigkeit. Wer sich vor Allah subhanahu wa ta'ala nicht schämt, der wird machen, was er will. Fertig. Es gibt eine Überlieferung über einen der früheren rechtschaffenen Männer, inshallah, der hieß Ibrahim ibn Adham. Und da kam ein Sünder zu ihm und sagte zu ihm, ich habe eine bestimmte Sünde, von der ich nicht ablassen kann. Ich habe eine bestimmte Sünde und ich kann die nicht loswerden. Hilft mir dabei, gib mir einen Tipp, Gelehrter, gib mir einen Tipp, wie ich diese Sünde loswerden kann. Da sagte er zu ihm, pass auf, mach die Sünde ruhig, aber wenn du diese Sünde begehst, dann bitte begeh sie nicht auf Allah subhanahu wa ta'ala, deiner Erde. Weil das ziemt sich nicht, das geht einfach nicht. Allah subhanahu wa ta'ala hat dir diese Erde zur Verfügung gestellt, und dass du darauf leben kannst, laufen kannst, und hat sie extra sogar, obwohl sie sich bewegt, wie im Koran darauf hingewiesen ist, die Erde sich bewegt, und trotzdem siehst du sie, als wäre sie still, alhamdulillah, wie ein Bett. Ja? Das ist der Koran. Allah hat die Erde wie zu einem Bett gemacht, zu einem Ruhebett, dass wir uns darauf ausruhen können, wenn wir nachts nicht irgendwie merken, dass der Wind weht. Ja? So. Das, aber dann hat er sich gesagt, ja, das kann ich nicht machen. Ich kann nicht Allah subhanahu wa ta'ala auf eine andere Erde gehen. Das ist alles, das ganze Universum gehört Allah subhanahu wa ta'ala. Er sagt, okay, gib mir einen zweiten Tipp. Er sagt, okay, die zweite Möglichkeit ist, mach die Sünde ruhig, aber, und ruhig auf der Erde, aber wenn du die Sünde begehst, dann bitte mach das so, dass Allah dich nicht sehen kann. Hat er gesagt, ja, wie soll ich das machen? Allah subhanahu wa ta'ala zu seinen Eigenschaften gehört, dass er alles weiß und alles sehen kann. Wie soll ich das? Sagt er, okay, dann schämst du dich nicht vor ihm? Dann sagt er, doch, ich kann das nicht machen. Ich kann das nicht machen, während Allah nicht hinguckt. Das geht nicht. Gib mir eine andere Möglichkeit. Sagt er, okay, kein Problem. Wenn du Allah subhanahu wa ta'ala sündigen möchtest, dann iss wenigstens nicht von dem, was er dir zu essen gibt. Stell dir vor, jemand gibt dir Essen und Trinken und eine Wohnung zu und Kinder und Eltern und eine warme Jacke und weiß nicht was. Und dann auch noch machst du nicht, was er dir sagt. Und auch noch unverschämt ihm gegenüber. Das geht doch nicht, das ist undankbar. Er sagt, ja, wie soll ich das machen? Allah subhanahu wa ta'ala, er ist der Versorger und er ist der einzige Versorger, den wir kennen. Und alles, was ich habe, ist von Allah subhanahu wa ta'ala, dem Allversorger, Al-Razzaq. Sag, ich bin hier kein Problem. Sag, gib mir einen vierten Tipp, bitte. Sag, einen vierten Tipp, kein Problem. Der vierte Tipp, hat er ihm gesagt, ist folgendes. Mach die Sünde ruhig, kein Problem. Aber sobald der Engel des Todes zu dir kommt, sagst du ihm, warte, gib mir kurz Zeit, ich möchte Tauba machen, dann kannst du nochmal kommen. Hat er sich überlegt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, wenn dann ihre Frist abgelaufen ist, dann können sie weder hinausschieben den Tod, noch können sie ihn vorziehen. Das geht nicht. Ja. Hat er gesagt, wie soll ich das machen? Allah subhanahu wa ta'ala hat bestimmt für jeden Menschen, seitdem er erschaffen wurde, hat er für ihn schon bestimmt, wie lange er leben wird. Dann sagt er, gib mir einen anderen. Ich sage, okay, pass auf, ich habe dir 4 gegeben, das ist jetzt der 5. Und der 5. Mehr habe ich nicht. Tipps, wie du die Sünde trotzdem dann noch machen kannst. Dann sagt er, mach die Sünde. Und auch brauchst du keine Zauber machen. sterbt oder stirbt in dieser Sünde. Kein Problem. Aber wenn eines Tages dann die Engel der Hölle zu dir kommen und dich mitnehmen wollen zur Hölle, sagst du zu ihnen, ich komme nicht mit. Dann hat er sich bewusst gemacht, dieser fragende Mann, es gibt kein Entrinnen. Es gibt kein Entrinnen. Entweder in dieser Welt oder in der nächsten Welt wirst du bereuen. Dann lieber zieht er die Reue vor in dieser Welt und er verlässt die Sünde, weil in der nächsten Welt, wenn er es bereuen wird, wird ihm die Reue nichts mehr nützen, weil dann ist es zu spät. Ihr wisst, zu bereuen hat man Zeit, bis die Sonne im Westen aufgeht oder, wie bei den meisten Menschen, bis natürlich der Engel des Todes einen ereilt und das ist eine plötzliche Sache. Also wenn ihr mal sowas noch nicht gesehen habt, dann solltet ihr das mal dringend machen und nachholen. Da kann man im Internet auch mal gucken. Ja? Mal gucken, wie Leute, während sie reden und glücklich sind und munter sind, plötzlich umfallen und sterben. Und das sind sogar Anblicke, wo man wirklich Angst bekommt und Mitleid bekommt mit der Person, die da gestorben ist. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, da gibt es ein Video von einem Mann, der redet ganz glücklich und zufrieden. Und während er redet, liebe Geschwister, kommt der Todesengel zu ihm. Und nur das siehst du natürlich nicht, sondern im Video siehst du nur, wie diese Person plötzlich nach oben schaut, ein Schrecken bekommt und umfällt. Und das war's. Weil der Tod kommt plötzlich und er kündigt sich nicht an. Bei manchen Menschen gibt es Anzeichen. Bei manchen Menschen, denen lässt er die rauen Haare wachsen. Den schickt er eine Krankheit, eine Leberkrankheit, Blutkrankheit, Herzkrankheit, sodass er weiß, was zu Ende ist, bereite ich darauf vor. Aber manchen Menschen nein. Während er sitzt glücklich und lacht, die Person hat gelacht, plötzlich ist er gestorben. Und deswegen, liebe Geschwister, gibt es keine Lösung dafür, außer dass man sich immer vorbereitet darauf und immer weiß, wenn ich jetzt von Allah subhanahu wa ta'ala genommen werde, dann werde ich, Alhamdulillah, ein gutes Ende bekommen. Allah subhanahu wa ta'ala liebt die Schamhaftigkeit an einem gläubigen Menschen, dass er sich vor Allah schämt und dass er eben die Schamhaftigkeit, von der wir jetzt eben sprechen, ist, dass man sich schämt davor, Allah subhanahu wa ta'ala zuwider zu handeln. Allah ist derjenige, der dir alles gegeben hat. Mach dir bewusst jetzt im Moment, wie viele Ni'ma Allah subhanahu wa ta'ala dir jetzt in diesem Moment schenkt. Deine Haare, die du auf deinem Kopf hast, okay, manche haben keine Haare, vielleicht oder ein bisschen weniger, aber die Haare ist ein Schönheitsmerkmal. Ja? Oder dein Bart, den du hast, dein schönen Bart. Oder bei Frauen, die bekommen keine Glatze. Ja? Das ist auch ein Phänomen. Warum bekommen Männer Glatze und Frauen bekommen keine Glatze? Kein Mensch weiß das. Ja? Aber Allah weiß das als Einziger. Mach dir bewusst, deine Finger, die du genießt, das sind Ni'am, liebe Geschwister, die merkst du erst, wenn sie weg sind, dass sie da waren. Das ist das Problem. Ja? Du bist jetzt gesund, die meisten zum Beispiel nicht erkältet, Alhamdulillah. Du kannst atmen, du hast keine Atemprobleme. Du sitzt, du hast Beine, du hast Fußzehen, du hast eine Nase, du hast ein Gesicht, das man anschauen kann. Manche können nicht ihr Gesicht zeigen, weil sie ein hässliches Gesicht haben, aufgrund eines Unfalles oder was auch immer. Du hast, Alhamdulillah, keine Schmerzen verspürst du. Und viele, viele, viele dieser Dinge, liebe Geschwister, genießt du jeden Augenblick und trotzdem dankst du Allah nicht extra dafür und trotzdem Allah subhanahu wa ta'ala nimmt sie dir nicht weg. Komisch. Allah subhanahu wa ta'ala gibt es dir und gibt dir und gibt dir und er sieht genau, du dankst ihm nicht. Du hast nicht gesagt, Alhamdulillah, oh Allah, ich danke dir für die Wimpern, die du mir gegeben hast. Weil wisst ihr, wer ein Mensch aussieht ohne Wimpern? Weil wisst ihr, wer ein Mensch aussieht ohne Augenbrauen? Und da gibt es sogar Frauen, die machen sie weg. Das ist verboten. Allah subhanahu wa ta'ala hat es verboten. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in Sahih Bukhari hat er gesagt, verflucht sind die Frauen, die ihre Wimpern zupfen. Ja? Und die Frauen machen es trotzdem. Und deswegen, liebe Geschwister, das ist ein Zeichen der Undankbarkeit Allah gegenüber. Allah hat etwas gegeben und manche Männer machen das sogar. Das ist ja noch schlimmer. Männer, die machen also nicht nur das verboten, sondern auch sogar die machen Nacheifern von Frauen. Das sind zwei Sachen, aber das ist ein anderes Thema. Aber liebe Geschwister, deswegen, wenn man sich das alles bewusst macht und dann benutzt man das, was Allah einem gegeben hat, um etwas Verbotenes zu machen, also das ist wirklich, das ist der Gipfel des Eisbergs, wie man sagt. Ja? Also Allah gibt dir diese Hände und du benutzt sie auch noch, um das Verbotenes anzufassen. Allah subhanahu wa ta'ala gibt dir Geld, damit du davon auch etwas Verbotenes kaufst. Schämst du dich nicht? Hast du nicht Angst, dass Allah deine Sachen wegnimmt, wenn du das machst? Ja? Deswegen, liebe Geschwister, das gehört zur wahren Schamhaftigkeit Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Schamhaftigkeit bringt nur Gutes. Schamhaftigkeit bringt nur Gutes. Und da möchte ich darauf hinweisen, Schamhaftigkeit ist nicht zu verwechseln mit zum Beispiel Feigheit. Feigheit. Ja, also zum Beispiel, wenn du zum Beispiel jemanden auf etwas Gutes hinweisen möchtest, jemand macht etwas Verbotenes und du möchtest ihm das Gute gebieten oder ihm das Schlechte verbieten und du sagst, nee, ich mach das, ich schäme mich davon, ihm zu reden darüber, das heißt keine Schamhaftigkeit. Das ist keine Schamhaftigkeit, das ist Feigheit. Muss man klipp und klar voran zu unterscheiden. Also wenn Schamhaftigkeit dich dazu bringt, etwas Gutes zu unterlassen, ja, das kann nicht schamhaftig sein. Warum? Weil der Prophet hat definiert, er hat gesagt, Schamhaftigkeit bringt nur Gutes. Also kann nicht sein, dass Schamhaftigkeit das Schlechte zurückbringt. Natürlich Schamhaftigkeit, wie ihr jetzt gemerkt habt, gibt es zwei Arten davon. Die eine Schamhaftigkeit ist diejenige, die Allah subhanahu wa ta'ala dir mitgegeben hat. Natürlicherweise. Jeder von uns, liebe Geschwister, mag oder verabscheut ist, dass er einen schlechten Ruf hat. Ganz normal. Jeder von uns verabscheut ist, dass ein anderer ihn sieht, während er etwas tut, was nicht haram ist, sondern was er nicht möchte, dass man gesehen wird. Zum Beispiel, selbst wenn du keine andere Möglichkeit, angenommen, du bist in der Wüste, mit Geschwistern, du machst Camping in der Wüste. Und du möchtest jetzt dein Geschäft verrichten. Ja? Und es gibt keine Düne und keine Bäume und nichts, mal keinen Berg, es gibt Wüsten, da gibt es weit und breit gar nichts. Ja? So was machst du jetzt. Du musst weit weggehen, damit niemand dich nicht so gut erkennen kann. Und trotzdem, du wirst rotes Gesicht bekommen, dich schämen dafür, dass die Leute dich sehen können. Ja? Obwohl es nicht verboten ist, sondern du wirst es machen. Du gehst weit weg, so weit du kannst, Alhamdulillah, aber irgendwo sind die Grenzen erreicht. Und trotzdem, wenn man weiß von dem Weiten, also der, was der gerade macht, das ist nicht so angenehm. Ja? Deswegen, das ist eine natürliche Schamhaftigkeit, die Allah den Menschen mitgegeben hat. Die andere Schamhaftigkeit, von der wir sprechen, ist diejenige, dass man die bekommt man, wenn man Allah subhanahu wa ta'ala kennt. Wenn man Allah kennt und weiß, was er einem gegeben hat und weiß, wer er ist und weiß, wie geduldig Allah subhanahu wa ta'ala mit den Menschen ist, dann wird man sich irgendwann mal schämen unter einer Bedingung. Man muss in sich gehen und man muss sich bewusst machen, was Allah einem an Gutes alles gegeben hat. Dann wird man sich vor Allah schämen, irgendetwas zu tun, was er nicht mag. Ja? Und das bedeutet auch, Allah subhanahu wa ta'ala zu lieben, liebe Geschwister. Der zweite Hadith, den ich mit euch heute besprechen möchte, ist der Hadith von Abu Amr oder Abu Amra, Sufyan ibn Abdullah, radiallahu anhu. Er berichtet, dass er berichtet Folgendes. Er sagt, ich habe zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam eines Tages Folgendes gesagt, O Gesandter Allahs, bring mir etwas bei, worüber ich nach dir niemanden fragen werde. Bring mir etwas bei, worüber ich nach dir oder worüber ich außer dir niemanden nach dir fragen brauche. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sprich, ich glaube an Allah und dann sei aufrecht. Sprich, ich glaube an Allah und dann sei aufrecht. Die Aufrichtigkeit auf Arabisch Istiqama, das ist das gleiche Wort wie Mustaqim. Du sagst in der Fatiha, Ihdina as-sirata al-mustaqim. Leite mich auf den geraden Weg. Mustaqim ist der gerade Weg. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, sag ich glaube an Allah und dann bleib auf diesem geraden Weg. Geh nicht manchmal nach rechts und manchmal nach links, je nachdem wie das Wetter ist. Ja, sondern bleib immer auf dieser Schiene des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Diese Aufrichtigkeit oder diese Geradlinigkeit ist eine Sache, die nicht einfach ist. Wir sehen in vielen Geschwistern, dass bei ihnen, das ist einmal so ein Hoch und Tief. Mal ist ihr Mann stärker, mal schwächer. Mal stärker, mal schwächer. Mal stärker, mal schwächer. Und ihr wisst, der Iman wird stärker durch gute Taten. Und der Iman wird schwächer durch Sünden. Das ist ganz einfach. Ja. Möchtest du, dass dein Iman stark wird? Betest du, fastest du, machst du Gutes, liest du Koran, verinnerlichst du Koran, liest du Hadith des Propheten, dann wird dein Iman stärker. Lässt du das weg in Zeit lang, kümmerst dich um Dinge, auch wenn die halal sind, Aber halt zu viel, dein Iman wird sinken. Weil du hast nicht dafür getan, dass dein Iman wieder hochgeht. Deswegen hat uns Allah subhanahu wa ta'ala auch die 5 Gebete gegeben, ja? Damit wir regelmäßig unseren Iman stärken können. Stell dir mal vor, wir hätten die 5 Gebete nicht. Stellt euch mal vor, die 5 Gebete wären freiwillig. Also ich weiß nicht, wie viele Leute von denen, die beten, dann nicht beten würden. Doch nicht. Ja? Das heißt also, wir müssen Allah dafür danken, dass er die zur Pflicht gemacht hat. Nicht nur deswegen, weil wir uns danach dran halten werden, sondern auch, weil diese 5 Gebete unser Iman, weil es, wenn es Pflicht ist, wird es dann viel mehr belohnt. Das Allah sagt ja in einem Hadith Qudsi, der Mensch nähert sich mir durch keine Tat mehr, als durch diejenigen, die ich ihm auferlegt habe, die ich zur Pflicht gemacht habe. Das sind die Taten, die Allah subhanahu wa ta'ala am meisten liebt. Ja? Deswegen also der Witz, manche Leute machen, also sie kümmern sich dafür sehr darum, dass sie vor dem Fardgebet ihre Sunna beten und nach dem Fardgebet ihre Sunna beten, aber das ist alles also kein Gebet, wie der Prophet gebetet hat, sallallahu alaihi wasallam. Ja? Also zum Beispiel beim Dhuhr-Gebet. Jetzt Geschwister, die achten sehr darauf, und es ist auch gut, dass sie darauf achten, dass sie vorher ihre 4 Rakat beten vor dem Dhuhr-Gebet und nach dem Dhuhr-Gebet ihre 2 oder auch sogar 4 Rakat beten. Alhamdulillah, schön und gut. Aber wenn diese Gebete insgesamt da irgendwie ein Problem gibt, und wenn das nicht so verrichtet wird, wie es eigentlich verrichtet sein sollte, solltest du dich vielleicht erstmal konzentrieren auf den Kern. Und das sind zwischen diesen 4 und diesen 2 oder 4. Ja, solltest du dich auf diese 4 Fard-Raka'at mehr konzentrieren, als auf die freiwilligen Sachen vorher oder nachher. Oder manche Leute, gibt es auch, sie fasten im Ramadan, aber sie beten nicht. Sie beten nicht, aber sie fasten im Ramadan. Also das ist auch eine Sache, die ist, also da ist die Prioritätensetzung einfach falsch. Man muss einfach mit dem Wichtigeren beginnen und danach kommt eben das Zweitwichtigere. Nicht, dass man das eine machen darf, das andere nicht machen darf, sondern es heißt einfach, wie kannst du das eine machen ohne den anderen? Darum geht es einfach. Diese Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sprich, ich glaube an Allah und dann sei aufrichtig. Verhalte dich aufrecht. Gemeint ist, wie ich gesagt habe, dass man nicht manchmal also mit Muslimen zusammen ist und dann ist man wieder mit Kuffar zusammen und dann manchmal kommt man in die Moschee und dann manchmal kommt man nicht in die Moschee und dann manchmal hört man viel Koran und danach manchmal fängt man wieder an Musik zu hören und so weiter und so fort. Liebe Geschwister, das ist der Prophet, der will das nicht von dir. Wenn du den Propheten sallallahu alaihi wasallam liebst, dann unterlass die Sünde komplett, soweit du kannst. Und es gibt auch nicht, soweit du kannst. Ihr kennt den Hadith, wo der Prophet sagte, wenn ich euch etwas anordne, dann macht es, soweit ihr könnt. Da hat er gesagt, macht es, soweit ihr könnt. Aber wenn ich euch etwas verbiete, dann unterlasst es. Warum hat er nicht gesagt, dann unterlasst es, soweit ihr könnt? Ja, weil eine Sünde begehst du aktiv. Eine Sünde begehst du aktiv. Keiner zwingt dich, eine Sünde zu begehen. Keiner sagt zu dir, hey, guck mal, Herz, du musst diesen Alkohol trinken. Und wenn das so wäre, dann wäre es keine Sünde für dich, wenn er dich zwingen würde und du kannst dich nicht wehren. Ja? Aber keiner kommt zu dir und sagt, hey, pass mal auf, du nimmst diesen Kredit jetzt von der Bank und du kaufst dieses Haus, du kaufst dieses Auto. Ja? Du musst das machen. Keiner macht das. Keiner sagt zu dir, hey, pass auf, du gehst jetzt vor den Spiegel und rasierst dich. Das macht keiner mit dir, das machst du freiwillig. Alle diese Sachen machst du mehr oder weniger freiwillig. Du bist einem psychischen Druck ausgesetzt, das stimmt. Links, rechts, jeder sagt zu dir, sieht hässlich aus, der Baum. Ha? Sieht hässlich aus. Mach das schöner. Du siehst nicht anständig aus. Du siehst nicht gepflegt aus. Das sind die schönsten Begriffe. Nicht gepflegt. Ha? Und im Endeffekt, du machst, was die Menschen wollen und du machst nicht, was dein Prophet hat, sondern eigentlich von dir verlangt hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte Folgendes, damit ihr euch bewusst macht, dass diese Geradlinigkeit, diese Aufrichtigkeit, auf dem geraden Weg immer zu bleiben, ist keine einfache Sache. Als Allah subhanahu wa ta'ala, eines Tages hat Ibn Abbas, hat Abu Bakr radiallahu anhu, Ibn Abbas überliefert über Abu Bakr radiallahu anhu, dass Abu Bakr Folgendes dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: O Gesandter Allahs, du bekommst langsam weiße Haare. Du bist älter geworden. Du bekommst noch mal weiße Haare. Gewiss, unser Prophet hatte nur ein paar Härchen weiße gehabt, als er gestorben war. Nur ganz wenige weiße Haare hatte er gehabt, verteilt auf seinen Kopf. ja, 10, 20 herrschend Menschen. Er hatte schwarze Haare an sich gehabt, aber ein paar weiße Haare gegen Ende seines Lebens. Er sagt, wo kommst du nach den weißen Haaren? Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Sura Hud und andere, die dazugehören, haben dafür gesorgt. Die Sura Hud und andere, die dazugehören, haben dafür gesorgt. Und dann hat man natürlich, wusste man ein bisschen, was in der Sura Hud und was war das speziell in der Sura, was dich dazu gebracht hat, so eine Angst zu bekommen, dass du langsam weiße Haare bekommst. Dann sagt er, das ist die Aya, Fastaqim kama umirt. Das heißt, verhalte dich so aufrecht, wie es dir angeordnet worden ist. Verhalte dich so aufrecht, wie es dir angeordnet worden ist. Du musst dir vorstellen, das ist der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam. Wann hat er das gesagt? Wann hat er diese Ayat bekommen? Ich weiß nicht genau, aber der Zusammenhang, also weist darauf hin, dass es eben spät gewesen ist, dass diese Ayat spät gekommen sein muss, weil er hat gegen Ende seines Lebens natürlich diese weißen Herrschen gehabt und nachdem er diesen sein ganzes Leben lang geopfert hat für Allah subhanahu wa ta'ala, an Gebeten, an allem, was man sich vorstellen kann, an Opferleistung, die er gemacht hat, mit seinem Vermögen, mit seiner Familie und allem. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu ihm, verhalte dich aufrecht, so wie es dir anbefohlen worden ist. Yani, unser eine würde sagen, reicht es immer noch nicht, was ich getan habe? Das ist, mir wurden doch meine Sünden vergeben schon. Die vergangenen und die zukünftigen. Was soll ich noch machen? Nein. Der Punkt ist einfach, du möchtest in Jannah gehen für immer. Also zeig auch, solange du auf dieser Erde lebst, für immer, dass du gut bist. Damit Allah sieht, diesen Menschen, selbst wenn er 1000 Jahre leben würde, fast wie Nuh a.s. oder noch länger, er wäre immer Muslim, fertig. Dann verdienst du auch das ewige Paradies. Weil du hast Allah gezeigt, egal wie lange du mich leben lässt, ich werde gläubig bleiben, fertig. Ja? Und das ist eben der Punkt, liebe Geschwister. Wenn man Allah subhanahu wa ta'ala sicher gegenüber, oder wenn man sicher sein möchte, dass einem der Tod alt wird, man gläubig ist, dann soll man eben aufrichtig sein, sein ganzes Leben lang. Und nicht einmal nach links und einmal nach rechts schwanken. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sogar uns mitgeteilt, wie schwierig es ist, und dass man eben nicht 100% erreichen kann. Er sagte, استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. Er sagte, verhaltet euch aufrecht, aber ihr werdet es nicht 100%ig machen können. Und in anderen Berichten sagte er, verhaltet euch aufrecht, aber ihr werdet nicht 100%ig rechtschaffen sein können und wisset, dass die besten eurer Taten die Gebete sind. Und in einer anderen Überlieferung sagt er sinngemäß, versucht das Ziel so gut wie möglich zu treffen. Versucht so nah wie möglich ans Ziel ranzugehen. Und dann seid frohen Mutes. Dann freut euch, macht euch dann keine Sorgen. Gebt euer Bestes, erfüllt eure Pflichten, macht Gutes, soweit ihr könnt, und dann macht euch keine Sorgen. Also sinngemäß, als würde er uns sagen, die Barmherzigkeit Allahs ist so groß, dass mach bitte einfach Tawhid. Begeh keinen Schirk und mach keine Bid'a, sondern versuch das, was Allah von dir verlangt hat, so gut wie möglich umzusetzen und deine Pflichten zu erfüllen, dann brauchst du dir keine Sorgen machen. Allah subhanahu wa ta'ala wird dir dann, wenn du das gemacht hast, auch deine kleinen Fehler verzeihen. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, dass wenn man regelmäßig seine 5 Gebete verrichtet und regelmäßig im Ramadan fastet und die Hajj vollzieht und die Umrah vollzieht, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala einem vergeben die kleinen Sünden. Solange man die großen vermeidet. Die großen Zins, Alkohol, Betrug, Bestechungen, Mord, Ungehorsam den Eltern gegenüber, die Gebete unterlassen, diese katastrophalen Sünden, lass sie alle weg, dann darfst du dir keine Sorgen machen. Allah wird dir dann auch die kleinen Sünden vergeben. Ja. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran über die Aufrichtigkeit über eine Person, die immer auf dem geraden Weg bleibt, wahrlich diejenigen, die gesagt haben, unser Herr ist Allah. Wahrlich diejenigen, die gesagt haben, unser Herr ist Allah. Und die danach aufrichtig sind und die danach auf dem geraden Weg bleiben, auf sie werden die Engel herabgesendet. Auf sie steigen die Engel herab. Das heißt, gemeint ist nach dem Tod, bei den Gräbern. Sie kommen dann die Engel zu diesen toten Menschen. Und sie werden zu ihnen sagen, dass sie keine Furcht haben brauchen, noch brauchen sie auch noch sollen sie traurig sein. Keine Furcht brauchen sie haben vor dem, was sie erwarten wird. Denn du schaust, du weißt nicht, was mit dir passieren wird. Du weißt nicht. Du hast versucht, etwas zu tun, aber du kommst ins Paradies, die sind schon von deinen Taten, sondern die Frage ist, diese Taten, die du gemacht hast, sind sie ein Grund, deine Barmherzigkeit, die Barmherzigkeit Allah zu erlangen? Dann wird es dir gut gehen. Deswegen, diese Leute brauchen keine Angst haben vor dem, was sie erwarten wird. Die Zeit im Grab, mach dir keine Sorgen. Die Zeit am Tag der Auferstehung, die 50.000 Jahre, mach dir keine Sorgen, die Welt wird dich vergehen wie im Flug. Und sie brauchen nicht traurig sein. Warum traurig? Naja, was hat man hinterlassen? Man hat seine Vermögen hinterlassen, man hat seine Familie hinterlassen, man hat seine Freunde hinterlassen, man hat seine Bekannten hinterlassen, mit denen man gerne zusammen war. Mach dir keine Sorgen. Du wirst jetzt Leute bekommen und Freunde bekommen und Familie bekommen, die dir viel besser gesteht und die dass du die viel mehr mögen wirst. Ja. Und noch schöner als das, seid frohen Mutes. Hier ist die frohe Botschaft über das Paradies, das euch stets versprochen worden ist. Das ist für diejenigen Menschen, die gläubig sind und aufrichtig sind. Und deswegen, liebe Geschwister, was wir aus dem Hadith lernen wollen, ist, dass man ab sofort wieder versucht, sein Leben neu zu ordnen und ab sofort sagt, oh Allah, ich bin Muslim, oh Allah, ich bin gläubig und ich glaube an dich, bitte verzeih mir, ab jetzt möchte ich aufrichtig sein. Ab jetzt möchte ich auf diesem geraden Weg bleiben und ich möchte meine schlechten Freunde weglassen. Ich möchte nicht mehr verbotene Beziehungen mit Menschen haben. Oh Allah, ich lasse das alles weg, damit du mit mir zufrieden bist. Und, oh Allah, ich vertraue auf dich. Ich vertraue auf dich, dass du mir dabei helfen wirst, diesen geraden Weg zu gehen. Denn das ist eine Vertrauenssache. Du hast nämlich manchmal Beziehungen zu anderen Menschen, wo du denkst, das hängt alles von dem ab. Ja? Du denkst, naja, wenn ich die Beziehung mit der Person kaputt mache, dann kann es sein, dass mein Rest weniger wird oder es kann sein, dass es mir schlecht geht und die Person brauche ich eigentlich und so weiter und so fort. Nein, nein, nein. Zum Gottvertrauen gehört, dass es dir danach viel besser gehen wird, wenn du gottgefällig lebst. Und liebe Geschwister, jeder von euch weiß, und das könnt ihr glauben, dass die Menschen, die am zufriedensten sind, sind diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala am nächsten sind. Die Awliya, das sind diejenigen, die Allah nahe stehen, das sind diejenigen, die in diesem Leben am glücklichsten sind. Es gibt keine andere Person. Es gibt keine andere Person. Denn wenn du das Gefühl hast, dass Allah subhanahu wa ta'ala, der Herr der Welt, der Herr aller Herren, der Größte aller Großen, und derjenige, der alles kann und alles sieht und alles weiß und alles gibt und alles verwehrt, was er möchte, dass er mit dir ist, dann brauchst du niemanden auf deiner Seite zu haben, außer ihm. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich denke, wir machen jetzt erstmal eine 5 Minuten Pause wieder, barakallahu fikum, und dann machen wir inshallah mit all das, was das hier ist, weiter. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Kommen wir zum zweiten Teil. Ich weiß, manchmal ist es anstrengend, lange zuzuhören und man wird auch manchmal ein bisschen müde und so. Deswegen ist es vielleicht angebracht, dass man den Sira-Teil als zweiten Teil macht, wo man sich nicht mehr so konzentrieren braucht, so stark. Ja? Aber inshallah, das packen wir schon. Also einmal die Woche, das sollte nicht so das Problem sein. Liebe Geschwister, beim letzten Mal haben wir uns unterhalten über einen Teil der Phase des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Oder soll ich lieber sagen, ein Teil der Phase des Menschen namens Muhammad ibn Abdullah, denn er war ja noch gar nicht Prophet zu diesem Zeitpunkt. Wir haben gesprochen letztes Mal unter anderem über die Geschichte von Bahira, wo er im Jugendalter nach Damaskus und Umgebung gereist ist mit seinem Onkel Abu Talib. Und wir haben gesehen, dass es Menschen gibt, die sehr wohl wussten, dass ein Prophet kommen wird. Und wir haben auch die Heirat kennengelernt von erfahren, dass eben die Mutter von Propheten Amina, die hat seinen Vater Abdullah geheiratet und so weiter und so fort. Und jetzt möchten wir noch näher darauf eingehen. Die sind jetzt alle schon gestorben. Der Prophet ist ja bei seinem Onkel Abu Talib. Und jetzt möchten wir näher darauf eingehen, liebe Geschwister, bei diesem Punkt mit Bahira und diesen Gelehrten. Aber bevor wir darauf eingehen, möchten wir einige. Also wir haben jetzt heute zwei Themen, die wir besprechen. Das erste Thema ist: Wie hat Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam beschützt, bevor er Prophet geworden ist? Und das zweite Thema ist: Was wussten die Menschen damals schon über die Ankunft des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Das heißt also, dieser Mann Bahira, dieser christliche Gelehrte, wie es in einer Überlieferung heißt, der wusste ja, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kommen wird. Der wusste zu diesen Propheten. Jetzt wollen wir dann noch andere Quellen anschauen, die darauf hinweisen, deutlich darauf hinweisen, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht plötzlich einen Menschen aus dem Nichts berufen hat und keiner davon Bescheid gewusst haben konnte. Ja? Nein, so war es eben nicht. Sondern es wussten viele Leute Bescheid, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kommen wird. Und deswegen war es umso verwunderlich, deswegen war es so seltsam, dass die Leute ihm nicht gefolgt sind. Das war eben das Problem. Erst einmal, Allah subhanahu wa ta'ala hat unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam sowohl vor seinem Prophetentum als auch nach seinem Prophetentum vor den großen Sünden wie Kufr und Schirk geschützt. Das heißt, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, obwohl er nicht einmal Prophet war und obwohl er nichts wusste vom Islam, außer das, was die Leute damals noch gewusst haben, als Überbleibsel von der Religion von Ibrahim alaihi salatu wassalam, trotzdem hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, obwohl er in dieser Gesellschaft war, wo Schirk ein alltägliches Problem war, weil es einfach deren Religion war, die meisten von ihnen, trotzdem hat unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam sich niemals niedergeworfen vor einer Statue und hat niemals Segnung ersucht bei einem Götzen und er hat niemals irgendwie die Götzen, die falschen Götter verehrt. Und obwohl er unter so einer Gesellschaft aufgewachsen ist, obwohl sein eigener Onkel, bei dem er aufgewachsen ist, Abu Talib, ein Mushrik war und sogar als Mushrik gestorben ist. Und das zeigt sich, liebe Geschwister, in verschiedenen Dingen. Das verzeiht in verschiedenen Situationen. Es gibt eine Geschichte, die erzählt wird, aber diese Geschichte, sie wird erzählt in unauthentischen Überlieferungen. Das ist die Geschichte, dass unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam einmal bei einer Fete vorbeikam, einer Hochzeitsfeier oder sowas ähnliches, und er wollte dann dort zuhören und ihn hat dann Müdigkeit überkommen und er ist dann eingeschlafen und ist erst am nächsten Tag wieder aufgewacht, sodass er sozusagen die ganze Musikveranstaltung verpasst hat. Ja? Und das wird erzählt als Zeichen von Allah subhanahu wa ta'ala, wie er seinen Propheten vor jeglicher Sünde geschützt hat. Diese Geschichte, nur weil sie nicht meines Wissens nach authentisch überliefert worden ist, heißt nicht, dass sie nicht stattgefunden hat. Das muss man auch wissen. Ja? Die Geschichte kann trotzdem stattgefunden haben, nur wir können es eben nicht mit hundertprozentiger Sicherheit eben sagen. Aber weit hergeholt ist es natürlich nicht. Was allerdings authentisch überliefert worden ist in As-Sahihain, das heißt bei Bukhari und bei Muslim, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat mitgeholfen, als die Leute von Quraysh die Kaaba neu gebaut haben. Ihr wisst, die Kaaba wurde neu gebaut. Und als sie dann diese Kaaba neu gebaut haben, haben die Leute dann eben Steine transportiert von irgendwohin zur Kaaba hin. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat dann mitgemacht mit seinem Onkel Al-Abbas radiallahu anhu. Und die Steine haben sie von weit weg geholt und die Steine musste man irgendwie tragen. Und dann hat eben sein Onkel zu ihm gesagt: Versuch doch, mach doch lieber dein Kleid so hoch, dass du es auf deine Schulter legst, damit du eben die Steine auf deiner Schulter transportieren kannst. Weil wenn du die Steine direkt auf deine Schulter machst und da ist nur entweder gar nichts liegt darauf oder nur eben dein Oberteil, dann tut das eben deiner Schulter weh. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam eben, und er hat ihm gesagt, also solange wir nicht bei den Leuten sind, wir sind weit weg, wo kannst du doch deine Kleid hochmachen und auf deine Schultern, dann trägst du die Steine eben dorthin. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und da war noch kein Prophet, hat er sein Kleid hochgehoben und dann ist er in Ohnmacht gefallen, sallallahu alaihi wasallam. Und das ist ein Schutzmaßnahme gewesen von Allah subhanahu wa ta'ala, dass niemand die Aura des Propheten sallallahu alaihi wasallam sehen kann. Ja. Und diese Sache mit die Aura ist die Schamteile, ja. Oder besser gesagt, die Aura ist derjenige Teil des Körpers, der eigentlich nur deine Frau sehen darf. Ja. Und die Aura zu zeigen, war damals bei den Arabern keine so schlimme Angelegenheit. Denn sogar haben sie die Leute teilweise verpflichtet, um die Kaaba nackt zu laufen. Die Kaaba, der Tawaf, den du machst um die Kaaba, also um Streifen des Hauses, die Kaaba in Mekka. Um diese Kaaba sind die Leute teilweise früher nackt gelaufen. Die Leute von Quraysh haben gesagt, also entweder, ihr weißt es, natürlich sie mussten nicht, klar, nur die anderen. Entweder ihr kauft Kleider von uns und macht darum den Tawaf, oder ihr macht nackt, sonst erlauben wir euch keinen Tawaf zu machen. Ja, und Frauen und Männer völlig egal. Das war einfach natürlich ein Business. Also haben sie wahllos geworden. Ja. Und darüber hat Allah subhanahu wa ta'ala sogar einen Vers im Koran herabgesandt. Ja. Da heißt es, und wenn sie eine Abscheulichkeit begehen, وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا. Also Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und wenn sie eine Abscheulichkeit begehen, dann sagen sie, wir haben unsere Vorväter vorgefunden, dass sie es auch so gemacht haben. Unsere Eltern, unsere Großeltern haben es auch so gemacht. Deswegen machen wir so wie sie. Und Allah hat es uns sogar angeordnet. Das ist die Lüge jetzt in dem Spiel. Und sagt Allah, قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ. Sprich, Allah ordnet keine Abscheulichkeit an. Allah ist nicht verantwortlich für diesen Müll, den ihr da gemacht habt. Und dann, deswegen, dass man sagt, das ist einer der Gründe, warum unser Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht im ersten Jahr Hajj gemacht hat, wo eigentlich die Hajj gesetzlich geworden ist. Wir wissen, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, also die Hajj wurde im 9. Jahr verpflichtet, aber unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nicht gleich im 9. Jahr die Hajj gemacht, sondern erst ein Jahr später. Und warum? Allah weiß warum, aber die Gelehrten sagen, ein Grund könnte gewesen sein, dass er eben nicht unter diesen Frevlern Hajj machen wollte. Dass er nicht bei diesen ganzen Götzen Hajj machen wollte. Ja, ja gut, Götzen, das war ja schon, also inshallah, beseitigt, aber unter den Götzendienern. Unter den Götzendienern, das war ja schon nach der Eroberung Makkas oder Befreiung Makkas. Und deswegen hat er Abu Bakr radiallahu anhu geschickt, um ihm den Weg vorzubereiten. Und deswegen, als Abu Bakr radiallahu anhu bei der Hajj war, hat er ausrufen lassen, ab dem nächsten Jahr darf niemand, der Mushrik ist, die Hajj machen, oder besser gesagt, darf niemand Tawaf und die Kaaba machen, der Mushrik ist, und ab dem nächsten Jahr darf auch niemand mehr nackt um den Kaaba Tawaf machen. Weil wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam kommt, dann will er so etwas nicht sehen, solche Abscheulichkeiten. Und also das ist eine Sache gewesen, die bei den Arabern gar nicht so als schlimm empfunden worden ist. Ebenso, was überliefert ist über unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam, ist, dass er, als sie denn die Kaaba gebaut haben, wieder aufgebaut haben, ihr wisst die berühmte Geschichte, sie wollten ja dann den schwarzen Stein an die Stelle setzen, wo er hingehört. Und der schwarze Stein ist der edelste Stein, ein Stein des Paradieses. Und dieser schwarze Stein, der bis heute alhamdulillah noch vorhanden ist, es ist eine Ehre für eine Person, diejenige zu sein, die den Stein an die richtige Stelle setzen darf. Und deswegen waren die Leute aus Quraysh sich nicht einig. Jeder wollte das machen. Jeder Stand wollte, jede Ashira wollte dafür verantwortlich sein. Ja, was haben die dann gesagt? Haben sie gesagt, ganz einfach, wir warten darauf. Sie haben sich geeinigt. Der Erste, der durch das Tor von den Banu Shaiba ist ein Stamm, der eine Tor heißt einfach, bis heute gibt es das Tor noch. Der Erste, der durch das Tor von Banu Shaiba durchkommt, das wird derjenige sein, der bestimmen darf, wer den Stein an die richtige Stelle setzt. Dann haben sie gesagt, okay, dann überlassen wir das sozusagen dem Zufall, haben sie gesagt. Ja. Dann, wie Allah subhanahu wa ta'ala wollte, ist eben Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam derjenige gewesen, der zu Todes gekommen ist. Und einer Überlieferung heißt es, da hat einer dann gesagt, Atakum al-Amin, der Vertrauenswürdige ist zu euch gekommen. Der Vertrauenswürdige ist zu euch gekommen. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Folgendes entschieden mit seiner Weisheit. Er hat gesagt, bringt ein großes Tuch. Und da haben sie den Stein in der Mitte gesetzt. Und dann hat er gesagt, so, jetzt ihr alle packt gleichzeitig an. Dann haben sie alle gleichzeitig den Stein getragen bis zur Kaaba, da wo der Stein hingehört. Und dann hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diesen Stein genommen und hat ihn an die richtige Stelle gesetzt. Und somit waren alle Menschen damit zufrieden, alhamdulillah. Und das zeigt eben, wie gesagt, wieder Allahs Rechtleitung für seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam, noch bevor er Prophet war sogar. Und wie Allah ihn geschützt hat. Und wie Allah ihm einen schönen Ruf verliehen hat. Und wie Allah ihm sogar den Leuten gezeigt hat, guckt mal, ihr vertraut diesen Menschen in allem. Sogar was die Kaaba angeht. Die Kaaba ist das Edelste, was die Leute damals gedacht haben. Edler gibt es nicht. Also das war nach Allah ist das der Grund, warum der ganze Rizq zu ihnen gekommen ist. Warum die Leute überhaupt Handel dort getrieben haben. Weil sie hatten dort die Kaaba, das Gotteshaus. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat euch dadurch gezeigt, dass ihr diesen Menschen wirklich blind vertraut. Aber sobald er gesagt hat, ich bin der Gesandte Allahs und es gibt keinen Gott außer Allah und ihr sollt ungläubig werden gegenüber dem, was ihr anbetet außer Allah, haben sie gesagt, der ist verrückt. Der ist ein Zauberer. Der ist nicht normal. Der ist besessen von einem Dschinn. Ja? So haben sie angefangen dann zu reden. Und so hat Allah ihn praktisch, da hat Allah sie bloßgestellt. Gerade war noch vertrauenswürdig. Jetzt plötzlich ist er ein Lügner geworden. Das weist eben darauf hin, wie Allah ein Vers hindeutet, sie werfen nicht dir Lüge vor, sondern sie bezichtigen der Botschaft, sie bezichtigen Allah der Lüge. Das ist das Problem. Der Prophet war ehrlich, das wussten sie selbst. Aber sie leugnen die wirkliche Botschaft. Sie wollen die Botschaft eben nicht annehmen. Ebenso, liebe Geschwister, ist überliefert worden, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er einmal die Hajj vollzogen hat, offensichtlich vor dem Prophetentum, vielleicht diejenigen, die bei Hajj waren, können das jetzt vielleicht besser nachvollziehen, aber der Hajj ist man an verschiedenen Ortschaften, ja, wie Heilbronn, Leingarten, weiß nicht was, okay? So, also haben wir einmal Muzdalifa und Arafat und Mina und Mekka, ja, diese Orte muss man natürlich irgendwo mal hingehen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam war einer von Quraysh. Quraysh, der Stamm vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und die Leute müssen irgendwann mal während der Hajj, müssen sie nach Arafat. Arafa oder Arafat, das Gleiche. Und das ist der am 9. Dhul-Hijjah. Das ist der wichtigste Ortschaft, wo man hingeht im Hajj, ist Arafat. Wer Arafat verpasst hat, hat die Hajj verpasst. Okay? Wer zu spät kommt, hat die Hajj eben verpasst. Die Leute sind alle, die aus der ganzen Welt gekommen sind, sind immer nach Arafat am 9. Tag hingegangen. Außer die Leute von Quraysh. Die haben sich gesagt, nee, wir gehen nicht nach Arafat. Wir bleiben in Muzdalifa. Das liegt auf dem Weg eben nach Arafat. Warum? Weil, ihr wisst, Mekka ist heiliges Gebiet. Und Mekka gibt es eine heilige Zone, Haram. Und sie haben gesagt, wir wohnen in diesem heiligen Gebiet. Und wir verherrlichen dieses heilige Gebiet so sehr, dass wir es nicht verlassen möchten. Und ihr könnt ruhig gehen, aber wir gehen nicht. Und so sind die anderen Leute nach Arafat gegangen. Und die Leute von Quraysh sind dort stehen geblieben, sitzen geblieben, in Muzdalifa. Weil Muzdalifa gehört noch zum Haram, aber Arafat ist schon draußen. Jubair ibn Mut'im, radiallahu anhu, ein Sahabi, der hat das damals mitbekommen. Und der war in Arafat mit den anderen Leuten, weil er eben nicht von Quraysh ist. Und der hat dann Muhammad ibn Abdullah gesehen. Und der sagt, was macht der Junge hier? Der gehört doch zu den Leuten von Quraysh. Da musst du eigentlich in Muzdalifa sein. Und er berichtet uns das eben und sagt eben, das ist eben eine Art, das ist der Erfolg, den Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten verliehen hat, noch bevor er Prophet geworden ist, sallallahu alaihi wasallam. Während der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es richtig gemacht, die Hajj sozusagen richtig vollzogen, noch bevor er irgendwelche Offenbarungen bekommen hat von Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist auch ein Zeichen, wie Allah ihn bewahrt hat. Ebenso, liebe Geschwister, Zayd ibn Haritha, radiallahu anhu, ihr wisst, er war derjenige, den der Prophet adoptiert hat, bevor die Adoption verboten worden ist. Der hat mit dem Propheten Tawaf gemacht. Vor dem Islam, ja? Also vor der Offenbarung. Hat mit dem Propheten Tawaf gemacht. Und dann Jubair, der wollte dann diese Götzen einmal streichen. Wisst ihr, wie man den schwarzen Stein streicht? Oder die jemenitische Ecke auch streicht, die vor dem schwarzen Stein ist eine Sunna. Und dadurch bekommt man Segnung von Allah subhanahu wa ta'ala. Nicht von der Ecke, von Allah subhanahu wa ta'ala. Und ahnt man dadurch den Prophet sallallahu alaihi wasallam nach. Er wollte das mit den Götzen machen, um Segnung zu erlangen. Und der Prophet hat ein Verbot, also mach's nicht. Dann sagte Seyd im Harith, er hat sich dann gesagt, danach habe ich nochmal so versucht zu machen, weil ich wollte sicher gehen, meint er das wirklich, der Prophet sagte, meint er das wirklich ernst? Ich darf diese Götzen nicht streichen. Also wollte ich nochmal machen, also wieder zu mir gesagt, mach's nicht. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zum Tawhid aufgerufen und den Schirk verboten, noch bevor die Offenbarung zu ihm gekommen ist. Und wenn das keine Rechtleitung von Allah subhanahu wa ta'ala ist, dann wissen wir nicht, was Rechtleitung ist. Weil es gab auch damals Leute, die eben Muwahhidun waren. Die haben den Tawhid also umgesetzt, praktiziert, obwohl sie nichts vom Islam eigentlich gewusst haben. Und Zayd ibn Haritha hat geschworen, hat gesagt, ich schwöre bei Allah, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat niemals einen Götzen berührt. Niemals. Also vor seinem Prophetentum. Und auch hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam offensichtlich Da'wa gemacht mit den anderen. Weil eine andere Person, Zayd ibn Amr ibn Nufail, der war auch mit dem Propheten einmal zusammen. Und dann hat man ihm ein Essen serviert. Und dann hat dieser Zayd ibn Amr hat dann eben gesagt, ich esse nicht von dem Essen, weil ich habe Angst, dass es geopfert worden ist für jemanden anderes, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Jetzt, liebe Geschwister, fragt man sich manchmal, wie sollten denn die Leute damals glauben, dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Da kommt einer irgendwo aus irgendeiner Stadt, aus irgendeinem Stamm und sagt, Leute, ich bin der Gesandte Allahs zu euch. Leute, glaubt mir, ich habe einen Koran bekommen, ihr müsst mir folgen. Nur durch mich kommt ihr ins Paradies. Ihr könnt nicht durch jemand anderes ins Paradies kommen. Hört auf, das anzubeten, was ihr vorher angebetet habt. Unterlasst das, was haram ist. Macht das, was ich euch anordne und folgt mir blind. Wie sollten die Leute das einfach so aufnehmen? Diese Vorstellung mag schwer vorstellbar sein, aber wenn wir uns anschauen, jetzt den Geschwister, ich zitiere euch jetzt einige Sachen, wenn wir uns diese Sache anschauen, werden wir sehen, dass es eigentlich genau umgekehrt ist. Wie konnten die Leute nicht diesen Menschen folgen, obwohl sie genau gewusst haben, dass dieser Mensch kommen wird? Das ist, liebe Geschwister, das, was wir uns jetzt im Weiteren im Nächsten anschauen wollen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt es im Koran. Natürlich im Koran, das ist jetzt also für die Leute damals nicht der klare Beweis gewesen, vielleicht, weil sie ja gar nicht an den Koran geglaubt haben. Aber Allah spricht die Wahrheit und für uns Muslime reicht das vollkommen aus. Allah sagt im Koran, und gedenke, als Isa ibn Maryam alayhi salam gesagt hat, O Kinder Israels, ich bin der Gesandte Allahs zu euch. Bestätigend dessen, was vor mir in der Tora offenbart worden ist, um euch die frohe Botschaft eines Gesandten zu verkünden, der nach mir kommen wird, und sein Name wird Ahmad sein. Ihr wisst, Ahmad, Muhammad und Al-Mahi und Al-Hashir, der Prophet hat mehrere Namen. Und einer davon ist eben Ahmad, wie es in dieser Surat As-Saff erwähnt worden ist. Das heißt, Isa alayhi salatu wassalam hat seinen Leuten klipp und klar gesagt, nach mir wird ein Gesandter kommen, der heißt Ahmad oder in anderen Überlieferungen sogar Muhammad, im Koran ist Ahmad. Ja? Er sagt, Muhammad wird nach mir kommen, glaubt daran. Und die Jünger haben das gehört und sie haben das gewusst und sie haben das den Leuten weitergegeben. Sie wussten nicht wann, aber irgendwann wird er kommen. Nicht nur das, sondern Allah subhanahu wa ta'ala hat sogar die Eigenschaften beschrieben von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die wussten sogar, liebe Geschwister, wann er kommen wird. Es gibt eine Überlieferung über Salman al-Farisi radiallahu anhu. Al-Farisi heißt der Perser, weil er eben ursprünglich ein Perser war. Salman radiallahu anhu, der, bevor er Muslim geworden ist, ist er mit einem, einem christlichen Gelehrten zusammengetroffen. Und dieser christliche Gelehrte, der lag im Sterben. Und dann hat Salman ihn besucht auf seinem Sterbebett und dann hat er zu ihm gesagt: Kannst du mir einen Ratschlag geben? Ratschlag, warum Ratschlag? Weil dieser Mensch ist ein Gelehrter. Und dieser Gelehrte hat mehr Wissen als man selbst. Und wenn er jetzt gestorben ist, ist ein Problem, weil zu wen soll man nachher fragen, wenn man irgendwie eine Rechtsleitung braucht? Kannst du mich auf irgendjemanden verweisen? Dann sagte der Mann: Es gibt heutzutage niemanden mehr, der dem folgt, was wir folgen. Aber es ist die Zeit gekommen, in der ein Prophet kommen wird. Es ist die Zeit gekommen, in der ein Prophet kommen wird und er wird auswandern zu einem Gebiet, zu einem Lava-Gebiet. Wenn du kannst, dann geh dorthin. Lava-Gebiet, weil das Gebiet von Medina ist ein Lava-Gebiet einfach. Da gibt es heutzutage hingehst, siehst du Stellen, die komplett schwarz sind von Lava ausbrechen, die irgendwann mal vor vielleicht vor tausenden von Jahren geschehen sind. Salman al-Farisi hat sich auf den Weg gemacht und er hat ihm gesagt: Pass auf, es gibt ein Zeichen. Er hat ein Zeichen zwischen seinen Schultern, an seinem Rücken. Da ist ein Siegel des Prophetentums. Daran wirst du ihn erkennen. Und du wirst ihn auch daran erkennen, wenn du ihm eine Spende gibst, wird er sie nicht annehmen. Aber wenn du ihm ein Geschenk gibst, dann wird er es annehmen. Salman al-Farisi hat sich auf den Weg gemacht zum Propheten. Und er wurde unterwegs versklavt und durch Kauf, Verkauf anscheinend. Irgendwie kam er nach Medina, hat den Propheten Sa'asan getroffen, hat die Anzeichen im Propheten erkannt und hat den Islam angenommen. Und Allah wird es ihm vergelten. Und Allah hat ihn als Sahabi sterben lassen. Und jetzt sagen wir bis zum Tag der Auferstehung zu ihm, radiallahu anhu. Das heißt, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Warum? Weil er die Wahrheit kannte. Er hat sie erkannt und ist ihr dann gefolgt. Es gab andere Leute, die das nicht gemacht haben. Aber ein Beispiel, auch jemand, der es gemacht hat, ist Waraqa ibn Nawfal, hat auch die Wahrheit erkannt. Das heißt zwar nicht ausdrücklich, dass er den Islam angenommen hat, aber es weist darauf hin, dass er eben geglaubt hat. Das Problem, liebe Geschwister, ist, dass Isa a.s. hat es den Leuten gesagt, Musa a.s. hat es den Leuten gesagt, die Jünger haben das den Leuten später mitgeteilt, aber die Leute haben das verfälscht. Die Leute haben die Tora und das Evangelium verändert, abgeändert. Und dafür gibt es Beweise. Allah sagt im Koran, und das ist der beste Beweis, Allah sagt über den Propheten sallallahu alaihi wasallam: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Derjenige, den sie geschrieben vorfinden in der Tora und im Evangelium. Derjenige, den sie geschrieben vorfinden in der Tora und im Evangelium. Wo ist das heutzutage? Jetzt mag einer sagen, heutzutage ist nicht mehr da. Die Antwort ist, das ist halb richtig. Teilweise, das ist alles noch vorhanden. Die Christen, liebe Geschwister, haben heutzutage leider nicht mehr ein Evangelium, auch nicht zwei, auch nicht drei, sondern sie haben vier verschiedene Evangelien, die sie anerkennen. Und es gibt aber noch ein fünftes und ein sechstes, das sie nicht anerkennen. Das eine davon, das Thomas-Evangelium, was es noch gibt, was sie nicht anerkennen, vergisst es. Das hat keinen Wert, also, und das ist weit hergeholt, dass es eine Offenbarung Allahs gewesen sein soll. Allahu a'lam. Aber es hat nicht den Charakter einer Offenbarung. Ja? Das hat eher eine Erzählung. Ja? Wie auch die anderen Evangelien zum größten Teil. Aber es ist auf keinen Fall das Evangelium, wie Allah es herabgesandt hat. Auf gar keinen Fall. Das zweite ist aber das Barnabas-Evangelium. Das Barnabas-Evangelium ist dasjenige Evangelium, das dem Anschein nach dasjenige ist, was der Wahrheit am nächsten ist. Und in diesem Barnabas-Evangelium wird der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam beim Namen erwähnt. Und das kann man bis an den heutigen Tag kaufen. Kannst du heute in die Bibliothek gehen und kaufen. Kannst du im Internet bestellen, kaufen. Die Christen kennen es nicht, die meisten kennen es nicht. Diejenigen, die es kennen, leugnen es, sagen, das glauben wir nicht daran. Klar, weil 1000 Jahre hat keiner daran geglaubt. Oder 1000 Jahre war es versteckt. Tausend Jahre, keiner hat darüber gesprochen. Aber es gibt es in deutscher Sprache, in arabischer Sprache und in anderen Sprachen. In Syrien hat mir ein Gelehrter erzählt, ein Lehrer hat mir gesagt, in Syrien, als es gedruckt worden ist, dieses Banner des Evangeliums, haben die Christen dieses Buch sofort aufverkauft, aufgekauft. Sofort. Alle tausenden Ausgaben hingegangen, haben sie gekauft, damit es weg ist, fertig. Damit kein Mensch Zugang zu diesem Buch hat. Aber Alhamdulillah, wie Allah will, auch nach tausend Jahren wird irgendwann mal die Wahrheit ans Licht kommen. Und zu diesem, das ist erzählt, was darin steht unter anderem ist, dass nachdem Adam a.s. vom Baum gegessen hat, hat Allah subhanahu wa ta'ala sich das ist, vor ihm abgewendet und hat sie dann der Engel Mikael, manche sagen auf Arabisch Michael, auf Arabisch im Koran Mikael oder Mikael oder Mikael, hat sie dann eben vom Paradies rausgeworfen, Adam a.s. und seine Gattin, Hawa, Eva auf Deutsch, aus dem Firdaus, aus der höchsten Stelle des Paradieses. Und als Adam dann draußen war, hat er sich umgedreht zum Tor des Paradieses und da hat er oben gesehen, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Auf Deutsch übersetzt, es gibt keinen Gott außer Allah, Muhammad ist der Gesandte Allahs. So steht es in Barnabas Evangelium, das sie heutzutage kaufen können. Sie haben zwar nicht geschrieben Mohammed, sondern Mahomet. Mahomet. Ja? Aber es ist eben, weil ihr wisst, das Problem bei der Überlieferung ist immer, dass die Töne oder die Aussprache wird nicht mit überliefert. Das heißt auch im Arabischen, wenn der Koran nicht überliefert worden wäre, von Person zu Person, mündlich, ja, dann wüssten wir nicht, wie man das spricht. Ja, aber und deswegen kommen solche Übertragungsfehler zustande. Und Jesus, der hieß niemals Jesus. Niemals, hast du vergessen. Ja, und schon gar nicht Jesus. Ja, wenn du damals, wie manche gerne sagen, wenn du damals gerufen hättest, Jesus, hätte ich gar nicht gewusst, wen er damit meint. Da hätte sich niemand umgedreht. Alles sagt uns daran. Ich habe Isa, weil Allah es im Koran erwähnt. Ja, und Hebräisch und Arabisch sind natürlich wortverwandt, wie ihr wisst. Ebenso lese ich euch eine andere Stelle vor, und das ist jetzt Barnabas Evangelium. Das Problem an Barnabas Evangelium, wenn ihr damit diskutiert mit den Nicht-Muslimen, mit den Christen, die glauben nicht daran. Aber hört euch folgende Passagen an aus der heutigen Bibel. Dort heißt es folgendes: Im Neuen Testament, in dem Evangelien, oder in dem Neuen Testament, an dem die Christen glauben. Dort sagt Isa a.s., es ist gut, dass ich gehe. Es ist gut, dass ich hingehe oder weggehe. Denn, so ich nicht hingehe, so kommt der Tröster nicht zu euch. Der Isa a.s. hat zu seinen Jüngern gesagt, ich werde diese Welt verlassen. Hat er denen gesagt. Und ihr wisst, Isa a.s. wurde von Allah zu sich hochgehoben. Und bis an den heutigen Tag lebendig und lebt noch. Und er wird zurückkehren. Damit er sterben wird auf der Erde jeder andere Mensch auch. Aber Isa Al-Salam hat es den Leuten sogar gesagt: Ich werde weggehen. Aber es ist gut, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, dann wird der Tröster, der nach mir kommt, wird niemals kommen zu euch. Das steht bis an heute wortwörtlich so drin. Jetzt, wenn du den Christen fragst, was ist mit dem Tröster gemeint? Die Christen haben, um es kurz zu fassen, keine gute Antwort darauf. Sie sagen, ich sage euch ehrlich, sie sagen, gemeint ist damit der Heilige Geist. Nur der Heilige Geist ist für sie der gleiche wie Isa, der war die ganze Zeit schon da. Ist ja doch nicht der gleiche oder wie. Das sind Widersprüche, das heißt, es ist keine richtige Antwort. Die Antwort ist falsch, das kann nicht sein. Das heißt, jemand kommt nach und sagen sie manchmal, ja, gemeint ist Johannes, Yahya a.s., der Täufer. Auch falsch. Johannes und Yahya waren zeitgleich, steht sogar noch in der Bibel. Sie haben gleichzeitig gelebt, wer soll da einen anderen ankündigen? Sie sind doch da. Ihr erzählt doch selbst, dass Yahya a.s. hat Isa getauft, sagen sie, im Jordanfluss. Das heißt, Quatsch, dass einen anderen ankündigt, der ist auch schon da. Deswegen ist damit jemand anders gemeint. Und jetzt kommt der Hammer an der ganzen Sache. Diese Person, dieser Tröster, das heißt eigentlich gar nicht Tröster. Weil das ist ein deutsches Wort. Und die Bibel ist nicht deutsch. Gehen wir zurück, die Bibel ist nicht mal lateinisch. Sondern die ältesten Schriften, die man hat von der Bibel, sind griechisch. Und im Griechischen, liebe Geschwister, steht drin ein Wort, das heißt Periklytos. Und Periklytos wurde verfälscht und abgeändert in Paraklet. Und Paraklet heißt Tröster. Aber Perikletos heißt nicht Tröster, sondern Perikletos ist das die gleiche Bedeutung wie Muhammad und Ahmed. Und ihr wisst, dass Muhammad und Ahmed hat ein, die Wortwurzel davon ist Hamidal, Hamida, heißt Lobpreisen, Loben. Entweder jemand, der einen anderen sehr viel lobt, oder jemand, der gelobt wird, wie dem auch sei, das ist die Bedeutung von Muhammad und von Ahmed. Und das ist die Bedeutung von Perikletos. Das heißt, Isa a.s. sagt zu ihnen, es ist gut, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, dann wird Ahmed nicht zu euch kommen. Ja, und das ist aber verfälscht. Das ist heutzutage nicht mehr, das wird nicht mehr heutzutage so besetzt, wie es eigentlich sein sollte. Im Koran, Allah weist darauf hin, eine geschichtliche Tatsache, da braucht man nicht darüber reden. Jeder Historiker weiß, dass die Juden in Medina waren. Nur warum waren sie in Medina? Weil sie wussten, dass der Prophet dann zu ihnen auswandern wird. Aber das ist ein anderes Thema. Aber jetzt lese ich euch noch genau zwei Passagen vor und dann entlasse ich euch, damit ich euch nicht zu sehr auf die Folter spanne. Die eine Passage ist aus dem Alten Testament, bei den Juden. Aus dem fünften Buch, das Musa a.s. Zugeschrieben wird. Dort heißt es, der Herr ist von Sinai gekommen und ist ihnen aufgegangen von Seir. Er ist hervorgebrochen von den Bergen Faran und ist gekommen mit viel tausend Heiligen. Zu seiner rechten Hand ist ein feuriges Gesetz an sie. Und zwei Aspekte hier beschrieben. Der erste Aspekt ist, der Herr ist gekommen vom Berg Sinai. Das ist die Offenbarung von Musa a.s. Weil Musa einfach da auf dem Berg Sinai hat er offensichtlich die Tora bekommen, a.s. Und er ist gekommen von den Bergen Faran. Und die Berge Faran sind die Gebirge von Mekka. Und der Prophet s.a.w. hat die Offenbarung bekommen in einem Berg von Mekka. Und das ist der Berg Jabal al-Nur oder Jabal Hira und die Höhle von Hira. Dort hat der Prophet s.a.w. Das heißt sogar, ist geschrieben, welche Stadt, aus welcher Stadt der Prophet s.a.w. Kommen wird. Und mit ihm sind tausend Heilige mit seiner Rechten, mit Ansprache auf die Sahaba radiallahu anhum, und in seiner rechten Hand ist ein feuriges Gesetz, feurig gegen die Ungläubigen und diejenigen, die sich ihm widersetzen. Und jetzt fällt mir Folgendes auf. Vielleicht kennt ihr einen Gelehrten namens Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, ist ein Gelehrter des 8. Jahrhunderts. Das 8. Jahrhundert nach der Hijri-Zeit rechnen. Das heißt, wenn wir jetzt im Jahr 1431 sind, ja, er ist gestorben im Jahr 728. Also sagen wir mal 700 Jahre. Grob. Ja, grob. So. 700 Jahre. Wisst ihr, was er erzählt? Er sagt, in einem Buch heißt Al-Jawab al-Sahih, in man badda ladin al-Masih, er hat ein Buch geschrieben, über, was ist, gegen Christen zu argumentieren. Er sagte, ich habe in zwei Ausgaben von den Psalmen in meiner Hand bekommen. Zwei Ausgaben von den Psalmen. Psalmen, auf Arabisch Dabur, das ist die Offenbarung, die Dawud a.s. bekommen hat. Er sagte, in der einen Schrift habe ich gesehen Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In der anderen Schrift habe ich ihn nicht mehr gefunden. Das heißt, was uns dabei interessiert, liebe Geschwister, ist, dass sogar in diesen letzten 700 Jahren ist Verfälschung passiert. Nicht etwa vor 2000 Jahren oder sowas. Nein, in den letzten 700 Jahren gibt es Fälschungen, die passiert sind. Und dass der Name von Muhammad s.a.w. hat sich sogar in den Psalmen von Dawud befunden und die sind nicht mehr da. Und das ist Sheikh Islam bin Taymiyyah. Vor 700 Jahren. Und sein Buch kann man in jeder Bibliothek heute kaufen oder sogar im Internet runterladen. Und die letzte Zitat, was ich euch vorlesen möchte heute, liebe Geschwister, ist, das auch aus dem Neuen Testament, Johannes Evangelium 1:20-22, heißt es, die Juden fragten. Und die Juden sprechen jetzt mit Johannes, Yahya alayhi salatu wassalam. Sie fragten, wer bist du? Er bekannte und leugnete nicht. Er bekannte und sagte, ich bin nicht der Messias. Weil die Juden warteten auf, die Juden sind von Musa a.s. Und sie warten auf jetzt Isa a.s. Sie wissen, dass er kommt. Hier, der Prophet hat angekündigt, sie wussten schon Bescheid. Fragen, wer bist du? Und sagten sie, ich bin nicht der Messias, ich bin nicht der, auf den ihr wartet. Wir fragten sie ihn, wer bist du denn dann? Bist du Elia? Elia ist vielleicht Elias oder Al-Yasa, Allahu A'lam. Bist du Elia? Bist du der Prophet Elia? Er sagte, nein, ich bin es nicht. Dann sagte sie ihm, bist du der Prophet? Bist du der Prophet? Dann sagte er, nein. Wer ist der Prophet? Er sagte nicht, bist du ein Prophet? Sondern, bist du der Prophet? Er sagte, nein. Offensichtlich wissen die Juden, von was sie sprechen. Offensichtlich weiß Yahya a.s., von dem die Juden sprechen. Und er sagt, nein, ich bin nicht dieser Prophet. Ich bin nicht derjenige, von dem ihr wartet. Danach sagte er, mitten unter euch steht der, den ihr nicht kennt. Mitten unter euch ist Isa a.s., ihr kennt ihn nicht einmal. Ihr wartet auf den Messias und er ist da und ihr wisst nicht, wer er ist. Dann sagte er, und der, der nach mir kommt, ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe aufzuschüren. Und der, der nach mir kommt, ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe aufzuschüren. Yahya und Isa sind Zeitgenossen. Nach Isa a.s. bei keiner Religionsgemeinschaft, weder bei den Juden, noch bei den Christen, noch bei den Muslimen, kam ein Prophet. Niemand glaubt, dass ein Prophet kam nach Isa a.s., außer bei den Muslimen, Muhammad s.a.w. Das war's. Das heißt, die Ankündigung eines Propheten für die Christen, zumindest müssten sie heute sitzen und sagen, wann kommt endlich dieser Prophet, von dem Isa gesprochen hat? Wann kommt der Prophet, von dem Yahya gesprochen hat? Er ist immer noch nicht da. Er hat ihn verpasst seit 1400 Jahren, aber andere Sachen. Ja? Aber wann kommt er? Nein, sie sagen, er kommt niemals und wir glauben nicht daran. Und deswegen leugnen sie sowohl Isa und sie leugnen in Wirklichkeit genauso Yahya und sie leugnen